Menschen erkennen. Die Straßen, in denen wir aufgewachsen sind, wo unser Blut in den Beton geflossen ist. Dieser Scheißhaufen ist unser Zuhause. Wir sind die Straße, die Straße, das sind wir. Und wir lassen uns nicht vertreiben. Wir ziehen den Schussweg hier. Wir ziehen den Schussweg hier. Für uns gibt's keinen Ausweg, denn wir stehen allein. Bisher werden wir uns nur mit Fäusten, so wird's wohl immer sein. Oh, wir sind die Straße, das sind wir. Und wir lassen uns nicht vertreiben. Wir ziehen den Schlussstrich hier. Wir ziehen den Schlussstrich hier. Die Straße, das sind wir. Und wir lassen uns nicht vertreiben. Wir ziehen den Schussstrich hier. Wir ziehen den Schussstrich hier.